und die Alten. Uns sieht man niemals klein. Schlimmen Fingern, die Trottel im Zivil. Doch lasst sie uns ruhig weiter uns lachen, wenn sie uns mal wieder schikanieren. Es geht uns am Arsch vorbei, wir werden weiter mobilisieren. Erbärmliches Gewimm um Gnade kommt dann für sie viel zu spät.